Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Adolf in mir. Die Karriere einer verbotenen Idee. Hitler verfolgt mich. Ich laufe, immer schneller, immer weiter. Bin außer Atem. Ich drehe mich um, aber ich sehe nichts. Ich laufe weiter, bis an das Ende meiner Kraft, bis ans Ende meiner Angst, immer weiter. Ich drehe mich um. Meine Augen scannen jeden Winkel und jede Bewegung. Nur ein kurzer Augenblick Pause. Dann wieder weiter. Schneller über Asphalt und Stein, über Wiesen, durch Wälder auf Hügel und durch schmale Gassen. Obwohl ich mich anstrenge, komme ich keinen Schritt voran. Die Bedrohung kommt immer näher. Sie hat mich schon fast am Kragen. Ich spüre ihren Atem in meinem Nacken. Plötzlich stolpere ich und falle hin. Ich schnaufe, bin vollkommen außer Puste. Meine Lungen schmerzen, aber mein Verstand ist hellwach. Mein ganzer Körper pulsiert und meine Haut ist wie Pergamentpapier, dünn und zum Zerreißen gespannt. Und dann bohren sich mir Stiefel ins Gesicht. Erst einer, dann zehn, dann hunderte. Sie treten mir mit voller Wucht auf die Nase, in die Augen. Ich blute, ich röchle, ich stöhne. Und alles schmerzt. Mein ganzer Körper verkrampft sich und ich spüre, wie mein Bewusstsein schwindet. Die kalten Sohlen streicheln meine Seele. Ihr Profil hinterlässt einen Abdruck in meinem Nervensystem. Ich höre Schreie und Gejaule. Wie von einer Hundemeute, die sich auf ihr erlegtes Opfer stürzt, um es zu zerfleischen. Am Ende wird es immer wärmer und dunkel. Ich ergebe mich den Qualen und genieße es, mir vorzustellen, dass es bald vorbei sein wird. Ich verlasse mich darauf, dass es keine Erinnerung gibt und wache auf, schweißgebadet. Und das nicht zum ersten Mal. Wie in einer Endlosschleife träume ich diesen Traum. Hitler verfolgt mich und ich gehe daran zugrunde. Es ist nun schon Jahre her, dass ich mit meinen öffentlichen Lesungen aus Adolf Hitlers Mein Kampf auf Tour war. Und immer noch quält mich ab und zu dieses merkwürdige Überbleibsel aus jener Zeit, entstanden aus der realen Bedrohung, die ich damals fast tagtäglich erlebt habe. Es ist zu einer Bürde geworden, die ich nicht mehr loswerde. Ich habe eine diffuse Angst um mich und mein Leben und die böse Ahnung, dass das, was ich mir in meinen schlimmsten Träumen vorstelle, eines Tages zur grausamen Realität wird. Gleichzeitig aber verstärkt sich in mir mit jeder Sequenz, die ich träume, die Hoffnung darauf, diese Angst beherrschen zu können, sie in den Griff zu bekommen, um sie in Tapferkeit umwandeln zu können. Wie ein Artist, der die Höhe sucht, um den Absturz nicht zu fürchten. Ich balanciere auf einem sehr dünnen Seil. Ich sehe das Ziel schon vor Augen, aber ich weiß auch, dass jede falsche Bewegung, jeder ungeplante Moment und jeder Zufall mich zu Fall bringen könnten, und ich in den Abgrund falle, den ich selbst gesucht habe. Eine seltsame Gemengelage ist in mir entstanden, und gerade das ist das Besondere, das heute meinen Blick auf das ganze Thema Hitler auszumachen scheint. Ich habe auf der einen Seite die Berührungsangst verloren, die sich einem wie ein unüberwindbares Hindernis in den Weg stellt, wenn man sich mit Hitler auseinandersetzt. Und auf der anderen Seite habe ich eine viel diffusere Angst entwickelt, weil ich weiß, wie unberechenbar die Auswirkungen seiner Ideen auch heute noch sein können. Weshalb ich mich auf dieses Thema eingelassen habe, weiß ich nicht mehr. Ich bin oft danach gefragt worden und ich habe so oft darauf geantwortet, ohne wirklich darüber nachgedacht zu haben. Meistens habe ich eine auswendig gelernte Antwort wiederholt. Es war das Einfachste, nicht darüber nachzudenken, und es war darüber hinaus zu schmerzhaft für mich, in die Tiefe zu gehen und mich zu fragen, wo der Hitler vielleicht in mir sein könnte, den ich allabendlich auf der Bühne rausgelassen habe wie ein Dompteur sein Raubtier. Jetzt, wo er in mir wütet, manchmal gegen mich und manchmal auch gegen andere, manchmal beherrschbar und manchmal außer Kontrolle, versuche ich zu verstehen. Ich hatte anfangs nur eine Idee, einen Gedanken, der sich verselbstständigt und eine eigene Dynamik entwickelt hat. Es ist etwas daraus entstanden, was ich nicht mehr kontrollieren kann und dessen Entwicklung nicht in meiner Macht liegt. Es ist mir weder möglich, diese Idee verschwinden zu lassen, noch kann ich sie in irgendeiner Art und Weise lenken oder nachträglich verändern. Sie ist einfach da. Mir bleibt nur, sie zu akzeptieren und sie so gut wie möglich zu kennen und vielleicht sogar darüber zu erzählen, wie diese Idee heute aussieht, welche Form sie mittlerweile angenommen hat. Die Gestalt dieser Idee, einer künstlerischen Auseinandersetzung mit einem der größten Tabus der deutschen Geschichte, hat sich im Laufe der vergangenen Jahre immer wieder verändert. Je nach Lage und Kontext schien es so, als könnte der Gedanke immer wieder neue Umrisse und Formen annehmen. Mal ist es die Person Hitler, um die es geht, mal ist es die Faszination, die von ihr ausgeht. Dann sind es Entstehung und Auswirkungen der Hitlerzeit oder historische Zusammenhänge und Ursachen. Auch wenn es die naheliegendste Frage zu sein scheint, wie man auf den Gedanken kommen kann, öffentlich aus Hitlers Mein Kampf zu lesen, ist es nahezu unmöglich, eine plausible Antwort darauf zu geben. Ich bin davon überzeugt, dass es sein muss. Und während auf der einen Seite die Geschichte in mir mit diesem Buch weitergeht, läuft auch die Geschichte um dieses Buch weiter und offenbart immer spannendere Wendungen. Sie atmet Gegenwart. Der vorerst letzte Akt steht an, wenn Ende 2015 die Urheberrechte von Mein Kampf freigegeben werden und das, was alle befürchten, aber niemand einschätzen kann, eintritt. Mein Kampf wird frei erhältlich sein und jeder kann das Werk lesen, ohne dass er dabei ein schlechtes Gewissen haben muss. Womit wir zugleich an den Anfang der Geschichte kommen, die ich erzählen will. Es geht um die Geschichte eines verbotenen Buches und unseren merkwürdigen Umgang damit. Und es geht um meine Geschichte mit Adolf Hitlers Mein Kampf, die mich seit fast 20 Jahren prägt, und um meine Erfahrungen mit unsichtbaren, gegenwärtigen Diktaturen. Es ist eine seltsame und spannende Geschichte zugleich, voller Verbote und Zwänge, voller Unstimmigkeiten und Ängste. Es ist der Einblick in meine eigene und in die Seele eines ganzen Volkes und seiner Nachkommen, ein genauer Blick auf den Umgang von Menschen mit Schuld und Verantwortung und den gescheiterten Versuch einer ganzen Nation, das kollektive Gewissen zu entlasten, den verzweifelten Versuch, einen Frieden mit etwas zu finden, das man noch nicht einmal kennt, und die Sehnsucht danach, endlich Antworten zu geben auf Fragen, die sich über Generationen wie spitze Pfeile in die Seele bohren, ohne dass man sie abwehren kann. Diktaturen der Vergangenheit und der Gegenwart. Der Erfolg von Hitlers Ideen bis heute. Ob es Kafkas Bericht für eine Akademie war, in dem der zum Mensch gewordene Affe Rotpeter seinen Werdegang zum gefeierten Varieté-Star schildert, oder Bertolt Brechts Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uhi, schon bei meinen frühen Stücken interessierte mich vor allem der Kampf des Einzelnen gegen die Obrigkeit. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Nationalsozialismus schloss sich daran nahtlos an. Ich bin es im Gegensatz zu vielen anderen meiner Generation nicht leid, über die Grauen des Dritten Reichs sprechen zu müssen. Und ich will auch weiterhin etwas dazu hören, weil mich brennend interessiert, wie es dazu kommen konnte, dass sich ein ganzes Volk dem Diktat eines Irrsinnigen unterworfen hat. Für mich war dies, vielleicht auch, weil ich keine Verwandten habe, die in der Waffen-SS waren, kein Tabuthema, das ich verdrängen wollte, sondern es war die zentrale Frage der deutschen Identität. Wie gehen wir mit Hitler um? Jüngsten Umfragen der Friedrich-Ebert-Stiftung zufolge gibt heute jeder 10. Jugendliche an, etwas gegen Juden zu haben. Mehr als 50% der Befragten haben etwas gegen Ausländer. Und immer noch zu viele finden richtig und konsequent, was Hitler getan hat und wünschen sich sogar eine starke Führungspersönlichkeit an die Macht. Haben die Deutschen also wirklich aus ihrer Vergangenheit gelernt? Oder wachsen die Täter nach? Sind die Deutschen wirklich schon so weit, dass sie dieses düstere Kapitel der Geschichte ad acta legen können und zurück zur Normalität kehren können? Hitler ist eine ständige und immer noch gültige Mahnung daran, wie weit Menschen auf ideologische Irrwege geraten können und sich in ihrer Auffassung von Gerechtigkeit fremdbestimmen lassen. Dabei macht noch nicht einmal die Einzigartigkeit der Person Hitlers die größten Sorgen, sondern der unheimliche Erfolg seiner Ideen bis heute. Jeder Mensch, der heutzutage diskriminiert, verprügelt und ermordet wird, weil er eine andere Hautfarbe, einen anderen Glauben oder eine andere sexuelle Orientierung hat, ist ein stiller Erfolg für Hitler. Und jeder Gedanke, den wir daran verschwenden, ein adäquates Zeitmaß für Verarbeitung zu finden, ein Schlag ins Gesicht derer, die um Erinnerung kämpfen. Heute stehe ich seit mehr als 30 Jahren als Schauspieler auf der Bühne. Vieles hat sich seitdem geändert. Als ich 1996 die Idee hatte, öffentlich Passagen aus Hitlers Mein Kampf zu lesen und diese mit satirischen Kommentaren zu versehen, war Deutschland nicht so, wie es heute ist. Und auch ich habe nicht so gedacht, wie ich heute denke. Aber wie war ich? Unbefangener, naiver, ahnungsloser, unbeholfener und irgendwie neugierig. Heute bin ich erwachsener, aber auch befangener und irgendwie auch belasteter. Mit Erfahrungen, Geschichten und Gedanken. Ich habe in den letzten Jahren vieles erlebt und einiges davon auch wieder vergessen. Vor allem bin ich Teil einer Geschichte geworden, deren Anfang und Ende nicht abzusehen ist. Je weiter ich mich mit der Vergangenheit beschäftige, desto mehr sehe ich Verbindungen zur Gegenwart und Zukunft. Und je mehr Zeit vergeht, desto mehr verändert sich meine Einstellung zu Mein Kampf. Doch die Fragen, warum dieses Buch auch heute noch nicht gelesen wird, bleiben. Weil es angeblich verboten sein soll? Weil es so kompliziert sein soll? Oder weil sich niemand dafür interessiert? Braucht es überhaupt eine Aufklärung, um denen, die sich dafür interessieren, einen Leitfaden für den richtigen Umgang zu geben? Oder sollte man die Neugierigen sich selbst überlassen, in der Hoffnung darauf, dass sie schon nichts falsch verstehen? Ende des Jahres 2015 werden die Urheberrechte an Mein Kampf freigegeben und mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit steht uns eine breite Debatte darüber bevor, ob und wie man damit umgeht. Ich glaube, dass meine Meinung dazu von Bedeutung sein kann. Schließlich habe ich einen 1428 Vorstellungen dauernden Praxistest vor Zuschauern unterschiedlichen Alters, Herkunft und politischer Einstellungen hinter mir, plus der Begegnung mit Zeitgenossen, Wissenschaftlern, Politikern und Journalisten und kann wahrscheinlich wie kein anderer aus seiner eigenen Perspektive berichten, wie es ist, wenn man mit dieser heiklen Schrift durch die Lande zieht. Darüber hinaus waren auch die Bühnenjahre, die an die Mein Kampf-Lesung anschlossen, für mich in unterschiedlichster Weise Lehrjahre in Sachen Diktaturen der Vergangenheit und der Gegenwart. Zu den Fragen, die ich mir immer wieder stelle, gehört auch die Frage danach, ob man über Hitler lachen darf. Und obwohl schon zahlreiche Antworten darauf gegeben wurden und die Angelegenheit längst geklärt sein müsste, wird sie immer wieder zum Thema gemacht, so als wäre es noch nie besprochen worden, dass das Lachen über Hitler nicht gleichzusetzen ist mit dem Lachen über die Opfer. Und dass eine künstlerische Auseinandersetzung auch immer bedeutet, sich von den Restriktionen des Rationalen zu lösen und einen eigenen, vielleicht sogar emotionaleren Umgang mit Dingen zu finden. Die Frage des richtigen Umgangs mit Hitler und seinen Hinterlassenschaften ist immer verbunden mit der Angst, bei einer falschen Herangehensweise ertappt zu werden und damit in Verdacht zu geraten, ein Sympathisant der nationalsozialistischen Ideologie zu sein. Deshalb gibt es auch bis heute Berührungsängste bei der Auseinandersetzung mit Mein Kampf, die einen unbefangenen Umgang nahezu unmöglich machen. Eine Rolle spielt dabei auch, dass einige davor warnen, dass ein falscher Eindruck entstehen könnte, wenn man im Ausland sieht, dass in Deutschland wieder nationalsozialistische Texte gelesen werden. Die Neugierigen sind dazu gezwungen, ihr Interesse ins Verborgene zu verlagern. Damit wird dem Hype um das Buch und seine Freigabe ein unnötiger Schub verschafft und die aufgeklärte Debatte unmöglich gemacht. Ein Großteil der jungen deutschen Bevölkerung möchte endlich wieder ein unbeflecktes Nationalgefühl zur Schau tragen, ohne dafür in Verdacht zu geraten, nationalistisch zu sein. Dass diese Haltung nicht unbedingt ausschließlich den Extremen zuzuordnen ist, sondern sogar in einem Großteil des Durchschnitts der deutschen Bevölkerung existiert und vertreten wird, zeigt auch das folgende Zitat des sonst eher gemäßigten Talk-Radiomoderators Jürgen Domian. Zitat: Ich möchte auch nicht als Deutscher und schon gar nicht meine Generation und die Jungen schon überhaupt nicht auf die Vergangenheit reduziert werden und nehme mir auch absolut das Recht heraus, die israelische Regierung zu kritisieren und würde mich massiv verwahren gegen das, dass das antisemitisch ist. Wenn ich eine Regierung kritisiere, kritisiere ich nicht das Kulturvolk der Juden. Das ist doch völliger Unsinn. Ich habe sogar manchmal den Eindruck, dass tendenziell in unseren Medien zu Israel freundlich berichtet wird und dass das Leid, was innerhalb der Palästinenser oder innerhalb des palästinensischen Staats passiert, dass das gar nicht so transportiert wird, wie es eigentlich sein müsste. Und ich reagiere da auch wirklich aggressiv, wenn man immer dann mit unserer Vergangenheit ankommt. Ja, die Vergangenheit ist schlimm, dazu bekennen wir uns, das akzeptieren wir. aber wir werden deshalb nicht mundtote Bürger und wir wollen uns äußern zu allen Dingen auf dieser Welt, so auch zu der Politik Israels. Zitat Ende. Jürgen Domian, Domian, 2. Februar 2013. Die meisten hoffen immer noch darauf, dass die Zeit schon alle Wunden heilt und nur genügend Jahre zu vergehen brauchen, bis man wieder von einer Normalität ausgehen kann. Meine große Hoffnung, dass man sich als Deutscher in einer dauerhaften Vorbildfunktion sieht und sich der aus Schuld entstandenen Verantwortung nicht nur kollektiv ausgeliefert fühlt, sondern auch intensiv stellt, hat sich damit leider noch nicht eingelöst. Bis zum heutigen Tag ist der Wunsch, einen endgültigen Schlussstrich ziehen und sich entlasten zu wollen, stärker. Gerade die jüngste Debatte um den Prozess und das Urteil gegen den ehemaligen SS-Mann Oskar Gröning hat gezeigt, dass die Diskussion um angemessene Bestrafung und Milde wichtiger zu sein scheint als die Fragen danach, wofür eigentlich das Urteil steht und welches Maß gerechter gewesen wäre als die Verurteilung eines 94-jährigen Mordsgehilfen in über 300.000 Fällen zu 3 Jahren Haft. Die Aufarbeitung der Geschichte hat nichts mit einem Freispruch von Schuld zu tun. Es bleibt eine dauerhafte Verantwortung für das, was man Haltung aus Erfahrung nennt. Aus meiner Sicht kann diese Haltung nur aus einer ständigen Selbstreflexion entstehen, ein Prozess, der weder heute beginnt noch morgen endet. Sind wir klüger als die Menschen vor 100 Jahren oder sind wir sogar noch anfälliger für Ideologien? Ich bin heute mehr denn je fest davon überzeugt, dass sich nur mit einem geschärften Gespür für die Zusammenhänge, wie die modernen Ausläufer des Faschismus unsere Gesellschaft unterwandern, eine Antwort darauf geben lässt. Es spielt dabei mittlerweile keine Rolle mehr, woher der Angriff auf unseren Rechtsstaat kommt. Sei es durch den Kampf der Religionen auf der Suche nach einer universellen Antwort auf den Sinn des Lebens, der uns in jüngster Zeit mehr und mehr bestimmt, oder die Diskussion um das richtigere Gesellschaftsmodell zwischen Kapitalismus und Sozialismus, die uns lange Zeit beschäftigt hat. Wir haben auf all diese subtilen Angriffe auf unser Lebensmodell von Freiheit und Selbstbestimmung noch längst nicht die richtigen Antworten gefunden. Unserer Verantwortung, die Errungenschaften einer aufgeschlossenen und modernen Gesellschaft zu beschützen, können wir erst vollständig gerecht werden, wenn wir die moralischen und ethischen Grundsätze unserer Haltung erforschen und dafür die Handlungsstränge der Zeit verbinden. Damals ging es um Krieg und Frieden. Heute leben wir in der längsten Friedensperiode, die Europa je erlebt hat. Damals ging es um das Leben nach einer der größten Wirtschaftskrisen der Geschichte. Heute geht es um Umverteilung von Reichtum und Schaffung weltweiter sozialer Gerechtigkeit. Damals haben die Menschen Identität vor allem durch die Zugehörigkeit zu einer Nation definiert. Heute lassen wir unsere Identität von Netzwerken fremdbestimmen. Auch unsere Haltung zu den gravierenden Veränderungen in der Welt steht zur Disposition. Die Frage danach, ob wir Kriege mitfinanzieren, indem wir Waren kaufen, deren Erlöse in unbekannte Taschen fließen, ist ebenso aktuell wie die Frage danach, wer eigentlich Nachrichten macht und damit Meinung erzeugt. Können wir diese Auseinandersetzung Demagogen und Verschwörungstheoretikern überlassen? Oder gibt es einen anderen, vernünftigeren Weg herauszufinden, wer und was die Welt in unserer Zeit regiert? Und selbst wenn man denen glaubt, die meinen, die wahren Hintergründe zu sehen, kann man ihnen vertrauen? Ob es Edward Snowden ist oder Xavier Naidoo, ob es Gerhard Wischnewski ist oder Akif Pirinci, es ist immer wichtig, die Motivation hinter den Aussagen zu betrachten. Sind sich Menschen wie Jürgen Elsässer, Horst Mahler, Peter Handke, Pierre Vogel, Ken Jebsen, Thilo Sarrazin, Eva Herrmann, Freiwild, Andreas Gabalier in ihren Aussagen der Parallelen zu den Verschwörungstheorien der Nazis bewusst? Benutzen sie den Kampf um Wahrheit für ein viel unlauteres, nicht offensichtliches Ziel, oder geht es ihnen wirklich nur um die Freiheit Palästinas, die Verbreitung des wahren Glaubens, die unrechtmäßige Bombardierung Serbiens, die Meinungsfreiheit in Deutschland, die schonungslose Analyse von versteckten Missständen und das Recht Wladimir Putins, die Krim zu annektieren. Wie absurd sind diese ideologischen Irrläufer, wenn sie letztlich in der Verklärung des syrischen Bürgerkriegs zum Freiheitskampf münden, den tradiert affektiven Anti-Amerikanismus zur zentralen Argumentation stilisieren und zugleich der grausamen Propaganda der IS-Terroristen Vorschub leisten. Wer also glaubt, dass Hitler nur über die Fragen einer vergangenen Zeit geschrieben hat, der irrt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat die Wissenschaft große Fortschritte gemacht. Die großen Themen waren die Psychoanalyse Freuds, die Frage danach, was Konsum ist und wie man das Zusammenleben der immer größer werdenden Anzahl an Menschen organisiert, aber auch der Clash zwischen den Ideologien des Karl Marx und dem Weltbild des zu Ende gehenden Deutschen Kaiserreichs, der Fortschritt der Industrialisierung und der Aufbruch der Kunst in neue Richtungen, vom Impressionismus zur Atonalität und schließlich die Auswüchse des Parlamentarismus, der Pluralismus der urbanen Lebensräume und die unkontrollierbare Dynamik der Börse. Alles Aspekte, die heute eine ebenso große Rolle in unserem Leben spielen und in unser Denken und Handeln einwirken. Es sind Themen, die auch heute noch unsichtbar unsere Ideale von Glück und Unglück bestimmen, und es sind Inhalte, die wir so niemals mit der Lektüre von Mein Kampf in Verbindung bringen würden. Deshalb bleibt es unvermeidbar, diese Verbindung zu suchen und sie aufzudecken, ohne dass dabei eine ideologische Verklärung entsteht. Autobiografisches. Ich bin als Gastarbeiterkind aufgewachsen. Meine Eltern kamen in den 1960er Jahren nach Deutschland, um wie die meisten Menschen damals für kurze Zeit zu arbeiten, genügend Geld zu verdienen und dann wieder in die Heimat zurückzukehren. Anders aber als die meisten der in Deutschland lebenden und arbeitenden türkischen Zuwanderer stammen meine Eltern aus Istanbul. Für sie war der Clash zwischen den Kulturen, ihrem gewohnten Umfeld und der neuen Lebensumgebung nicht so groß wie für manch einen anderen, der aus einem Dorf Zentralanatoliens direkt in die deutsche Großstadt gekommen war. Daher waren meine Eltern auch sehr neugierig auf die fremde Welt, die ihrer eigenen irgendwie auch sehr ähnlich war. Sie gingen in deutsche Kneipen, sie tranken Bier und aßen Schweinefleisch, sie versuchten sich in einem seltsamen Kauderwelsch aus Türkisch und dem, was sie für Deutsch hielten, zu verständigen, und sie fanden deutsche Freunde fürs Leben. Mein Vater hatte zuvor in Istanbul als Koch in einem Restaurant gearbeitet, meine Mutter war seine Küchenhilfe gewesen. Aus finanzieller Not beschloss mein Vater im Frühjahr 1966, für ein paar Monate nach Deutschland zu gehen, er fand dort schnell Arbeit. Zunächst in einem Untertagebau, später in einer Fabrik, die Sanitäranlagen herstellte, und schließlich bei der städtischen Müllabfuhr. Meine Mutter reiste 1969 mit mir und meinen beiden älteren Brüdern nach. Sie fand ebenfalls schnell Arbeit, und so begann eine Gastarbeitergeschichte, wie es sie wohl zu Tausenden in Deutschland gibt. Im Heim. Um zu arbeiten und damit sogar eventuell schneller wieder in die Heimat zurückkehren zu können, gab meine Mutter mich im Alter von knapp 2 Jahren an ein Kinderheim ab, wo ich die Woche über von katholischen Ordensschwestern betreut wurde. Die Wochenenden durfte ich bei meinen Eltern verbringen. Ich erinnere mich heute nur dunkel an diese Zeit und auch die Erzählungen meiner Mutter geben nur wenig Aufschluss darüber, wie es damals dort wohl zugegangen sein mag. Ich merke nur an der Art, wie sie darüber spricht, und an ihrem Ton, wie schwierig es für sie gewesen sein muss, mich weggegeben zu haben, und dass sie auch heute noch unter einem schlechten Gewissen leidet. Ich nehme es meinen Eltern nicht übel, dass sie das getan haben, denn ich kann mir ausmalen, in welch verzweifelter Situation sie gewesen sein müssen. Auf der einen Seite der Schmerz, die Heimat verlassen zu haben, auf der anderen Seite die Verantwortung, die Familie in der Fremde zu ernähren. Das muss alles nicht einfach gewesen sein. Ich war ein sehr stilles Kind. Ich erinnere mich daran, dass ich stundenlang auf einem Stuhl sitzen konnte, ohne zu sprechen oder mit meinem Spielzeug beschäftigt war. Auch heute noch ist es kein Problem für mich, alleine zu sein. Die erste Zeit im Heim verging, ohne dass ich wohl sonderlich unglücklich war. Irgendwann aber muss mir die ständige Entbehrung der Mutter und die Trennung von der Familie so schwer gefallen sein, dass ich anfing, unruhig zu werden und ich versuchte, aus dem Kinderheim zu fliehen. Ich war inzwischen 3,5 Jahre alt, und an diese Fluchtversuche kann ich mich heute noch deutlich erinnern. Ich wachte nachts im riesigen Schlafsaal des Heims auf, stieg aus meinem Bett und tapste in der Dunkelheit die endlos langen Korridore auf und ab, bis ich eine Tür gefunden hatte. In der Hoffnung, dass ich nach draußen gelangen würde, öffnete ich die Tür, landete aber immer wieder auf einem neuen Gang, bis ich mich gänzlich verlaufen hatte und schließlich von der Nachtwache eingefangen und ins Bett zurückgebracht wurde. Das Heim war gut gesichert, und so scheiterte ich immer wieder bei meinen nächtlichen Ausflügen. Nachdem ich so vergeblich mehrere Fluchtversuche unternommen hatte, beschloss die Heimleitung eines Tages, mich an mein Bett zu fesseln, um weitere Eskapaden zu verhindern. Und so wurde ich mit jeweils 2 Schlingen um Arme und Beine und einer um den Hals an mein Bett gebunden, schlimmer als ein wildes Tier in einem Käfig. Auch wenn diese Erziehungsmethoden aus heutiger Sicht grausam erscheinen, so waren sie damals dennoch üblich. Für mich als Kind war es ein Martyrium. Ich schüttelte mich stundenlang hin und her und versuchte krampfhaft, mich von den Fesseln zu befreien, und je mehr ich mich bewegte, desto mehr schnitten sich die scharfen Seile in meine Haut. Erst schrie ich und zappelte wild umher, aber als ich merkte, dass es sinnlos war, implodierte ich und schluckte meine Wut. Ich versuchte, mich zu beherrschen und gleichzeitig den Druck der Schlingen zu lockern, indem ich jede Faser und jeden Muskel meines Körpers mit meiner ganzen Kraft anspannte. Am Ende hatte ich von der massiven Anstrengung, mich von den Seilen befreien zu wollen, am ganzen Körper blutige Striemen. So vergingen Tage und Wochen, ohne dass meine Eltern von den Qualen erfuhren, die ich dort allnächtlich erlitt, weil die Schwestern mich zudem auch einschüchterten und mit Schlägen drohten für den Fall, dass ich irgendwem etwas erzählen würde. Die seltsamen Wunden fielen meinen Eltern auf, und je größer und je mehr sie wurden, desto mehr bohrten meine Eltern bei den Nonnen nach den Ursachen dafür. Die Schwestern behaupteten, ich sei ein unruhiges Kind und würde mich nachts kratzen. Ich hätte eine Form von nervöser Neurodermitis und sie würden sich schon darum kümmern. Aber das beruhigte meine Eltern kaum. Sie wurden immer skeptischer. Und getrieben von ihrem schlechten Gewissen und der Ungewissheit um meine Lage, beschloss mein Vater eines Tages, mich aus dem Heim zurück nach Hause zu holen. Als ich dann endlich befreit und glücklich in den Armen meines Vaters lag, kam die ganze Erinnerung der Tortur über mich. Ich konnte meine Wut nicht länger unterdrücken, ich explodierte förmlich und beschimpfte die Schwestern lauthals. Zum Abschied hallte mein verzweifeltes Schreien durch das ganze Heim. Das alles ist heute noch sehr präsent für mich und ich spüre sogar manchmal nachts noch die Fesseln an meinen Armen und Beinen und um meinen Hals. Schulzeit. Gerade deshalb entwickelte ich schon sehr früh einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und wusste immer sehr schnell, wann ich mich gegen etwas wehren und ich Widerstand leisten muss und wann es wichtig ist, nicht nur für mich selbst, sondern auch für den anderen einzustehen und zu verhindern, dass ihm Schlechtes getan wird. Bis zum heutigen Tag ist es für mich ausgeschlossen, pragmatisch zu denken und den Kopf einzuziehen, um den leichtesten und bequemsten Weg zu gehen. Eher gehe ich noch einmal durch die Hölle, als dass ich mich erneut von irgendwem oder etwas verbiegen lasse. Kurz darauf kam ich dann in einen katholischen Kindergarten, der ebenfalls von Ordensschwestern geführt wurde. Diesmal aber wurde ich in Ruhe gelassen und nur bei den täglichen Gebeten, bei denen ich glaubte, als Kind muslimischer Eltern zu Stein zu werden, wenn ich mitmachte und deshalb unter dem Tisch die Beine kreuzte, fiel ich ein wenig auf. Ich besuchte danach eine evangelische Grundschule und anschließend ein städtisches Gymnasium. Ich hatte das große Glück, in meiner Schulzeit auf Lehrer zu treffen, die meine Empfindlichkeiten erkannten und mich nicht verbiegen wollten, sondern mir dabei halfen, besser damit zurechtzukommen. Ich war ein schlechter Schüler. Ich habe die Schule gehasst und meine Interessen waren klar aufgeteilt. Naturwissenschaften habe ich boykottiert und Sprachen, Sport, Kunst und Musik habe ich geliebt. Ich wollte weder rechnen lernen, noch hatte ich Interesse an chemischen Gleichungen, aber ich las gern und wollte Englisch und Französisch und Spanisch verstehen. Zudem hatten wir einen Musiklehrer, der mein Talent erkannte und mich auf eine Musikschule schickte, wo ich schon bald ein Stipendium erhielt und zusätzlich zum regulären Unterricht musikalisch ausgebildet wurde. Dadurch allerdings hatte ich noch weniger Interesse an den Dingen, die auf dem Lehrplan standen. Und so begann ich, jenseits des Unterrichts Theater zu spielen, in der Schulband zu trommeln und mich in der Schülervertretung zu engagieren. Eines Tages wurde ich sogar zum Schülersprecher gewählt und erhielt ein eigenes Büro und gesonderte Freistunden zur Organisation der Vertretungssitzungen. Das machte zumindest einen Teil der schulischen Anstrengungen erträglicher. Ich baute mir so parallel zum Unterricht ein kleines Universum auf, in dem ich mich selbst verwirklichte. Ich organisierte Feste und Feiern. Ich leitete Sitzungen und ich organisierte auch Proteste gegen geplante Projekte wie den Bau eines Parkhauses gegenüber unserem Schulhof. Einmal im Monat fuhr ich zu Sitzungen der Bezirksschülervertretung, wo ich zusammen mit anderen Schülersprechern die Interessen unserer Schülerschaft vertrat. Immer wieder kam es dabei zu Diskussionen und Auseinandersetzungen, bei denen ich als Sprachführer auftrat. Ich konnte offensichtlich schon damals gut verhandeln und erreichte oft Kompromisse, die man vorher nicht für möglich gehalten hatte. Ich lernte, dass es sich lohnte, zu debattieren und um den richtigen Gedanken zu streiten, ohne den anderen dabei zu unterdrücken oder ihm eine Meinung aufzuzwingen. Ich lernte, meine Interessen zu vertreten, auch wenn der Widerstand manchmal sehr groß war. Ich lernte Demokratie. So wurde ich bereits in diesem frühen Stadium politisiert. Konservatorium. Als ich das Gymnasium mit Ende der 10. Klasse im Alter von 16 Jahren verlassen wollte, um eine Aufnahmeprüfung am Konservatorium für Musik im niederländischen Maastricht zu machen, war vieles ungewiss und meine Eltern und Lehrer machten sich große Sorgen. Hätte ich die Prüfung nicht bestanden, wäre ich ohne Abschluss geblieben und es sah nicht so aus, als hätte ich mich davon überzeugen lassen können, etwas anderes zu machen als Musik. Aber ich bestand die Prüfung und erfüllte mir meinen großen Traum, Musiker zu werden. Dafür nahm ich große Strapazen in Kauf. Ich musste jeden Tag eine Strecke von fast 100 Kilometern von meiner Heimatstadt zu den Vorlesungen reisen. Wäre ich mehr als dreimal unpünktlich gewesen, hätte man mich exmatrikuliert. Ich erhielt kein BAföG oder sonstige Unterstützung und musste nebenher arbeiten gehen, um die Studiengebühr bezahlen zu können. Anfangs nahm ich kleine Aushilfsjobs an. Ich kellnerte oder arbeitete in Lagern, später verpackte ich Jeanshosen oder half bei der Kartoffelernte. Eines Tages, als ich wieder einmal auf dem Weg nach Maastricht Zwischenhalt in Aachen machte, kam ich an der Tür eines kleinen Theaters vorbei, an der Plakate von Bands und Künstlern hingen, und ich beschloss zu fragen, ob ich dort nicht auch auftreten könnte. Ich erhielt zu meiner großen Überraschung eine Zusage und wurde gegen Zahlung einer Saalmiete für 2 Tage engagiert. Als Stück hatte ich mir Franz Kafkas Bericht für eine Akademie ausgesucht. Ich hatte den Monolog des Affen Rotpeter zuvor bereits im Theater gesehen und ich ging davon aus, dass ich die Saalmiete locker einspielen und darüber hinaus auch noch etwas Geld verdienen würde. Aber der Plan scheiterte kläglich. Als ich 4 Wochen später mit gelerntem Text und Kostüm auf der Bühne stand, spielte ich vor leeren Stuhlreihen. Keiner interessierte sich für meine Aufführung und ich blieb auf der Saalmiete sitzen, was mir ein noch größeres Loch in meine ohnehin schon klamme Kasse riss. Dennoch hatte ich an der Idee Gefallen gefunden, mit Theater mein Geld zu verdienen. Ich wollte nicht locker lassen. Ich begann, kleine Broschüren als Werbung für mein Stück zu entwerfen, kopierte sie, sammelte Adressen von Theatern und Kulturzentren aus dem gesamten Bundesgebiet und verschickte das Ganze. Während ich tagsüber zum Konservatorium fuhr, schrieb ich nachts die Adressen auf die Umschläge und brachte frühmorgens die Kisten mit den Broschüren zur Post. Das Geld lieh ich mir von Freunden und Bekannten und stand so immer mehr bei Leuten in der Kreide. Aber ich war sicher, dass mein Plan eines Tages aufgehen würde und deshalb hielt ich daran fest. Inzwischen hatte ich mich mit meinen Eltern zerstritten. Ihnen gefiel es überhaupt nicht, dass ihr Sohn durch die Weltgeschichte reiste und nachts noch an seiner Theaterkarriere bastelte. Sie stellten mir ein Ultimatum. Entweder ich besorgte mir einen anständigen Job oder ich flog raus. Die Entscheidung war leicht. Und so verbrachte ich die nächsten 3 Monate auf der Straße. Ich war besessen von dem Gedanken, Künstler zu sein. Und niemals hätte ich es ausgehalten, bis an mein Lebensende in irgendeiner Fabrik am Fließband zu stehen oder für einen Arbeitgeber Aufträge zu erfüllen. Und deshalb gab es für mich auch keine andere Alternative. Obdachlos. Anfangs kam ich noch bei Freunden unter und konnte wenigstens im Warmen schlafen. Später blieb mir nichts anderes übrig, als im Freien zu übernachten oder zu versuchen, einen Schlafplatz in einem Obdachlosenheim zu ergattern. Da es damals Winter war und ich wenige wetterfeste Klamotten besaß, stellte ich mich tagsüber auf die Gitter der Eingänge vor Kaufhäusern und ließ die warme Luft so lange an mir entlang strömen, bis ich einigermaßen aufgeheizt war und die nächsten Stunden überstehen konnte. Ich überlebte auch diese Phase, weil ich sie für einen Übergang hielt und sie als Prüfung meiner Ausdauer betrachtete, obwohl es eine gefühlte Ewigkeit dauerte, bis die Bemühungen meiner Arbeit erste Früchte trugen und ich Einladungen von Veranstaltern erhielt. Trotz der Freude über diese ersten Erfolge blieb das Problem, wie ich die Anreise finanzieren und wie ich vor allem gleichzeitig auf das Konservatorium gehen sollte, während ich durch die Republik düste, um mit meinem Ein-Personen-Stück aufzutreten. Ich steckte in einem Dilemma und ich beschloss, das Konservatorium zu verlassen, um zunächst genug Geld zu verdienen und es dann noch einmal auf einer deutschen Hochschule zu versuchen. Und so sprang ich erneut ins kalte Wasser, meldete mich schweren Herzens vom Konservatorium ab und beschloss, mit meinem Monolog auf Tour zu gehen. Ich hatte zwar erst 3 Einladungen, aber ich ging davon aus, dass es schnell mehr werden würden und machte mich voller Hoffnung auf den Weg nach Lübeck, wo mein erster Auftritt stattfinden sollte. Dort angekommen, sollte ich die nächste Enttäuschung erfahren, denn es gab weder einen Spielort, noch gab es einen richtigen Veranstalter, sondern nur einen privaten Verein, der sich zur Belustigung einen Unterhaltungskünstler eingeladen hatte. Und abgesehen davon, dass man mir weder Fahrt noch Honorar zahlen wollte, sollte ich auch noch meine Unterkunft selbst organisieren. Ich hatte in meiner Verblendung und Naivität alles ausgeklammert, was mir hätte verdächtig vorkommen können, und war reingelegt worden. Ich hätte an die Decke gehen können vor Wut. Nach einem kurzen, aber heftigen Streit mit dem Gastgeber machte ich mich immer noch wütend und enttäuscht auf den Heimweg. Ich hatte unterwegs sehr viel Zeit, über mich und mein Leben nachzudenken, denn ich musste aufgrund Geldmangels trampen. Ich sagte mir, dass mich weder ein leerer Saal noch ein hinterhältiger Gastgeber daran hindern würden, meinen Weg weiterzugehen. So wie es mir durch Hartnäckigkeit und Ausdauer gelungen war, die schwere Zeit im Kinderheim zu überstehen, so wollte ich mich auch von den sonstigen Widrigkeiten, die sich mir in den Weg stellten, nicht von meinem Ziel abbringen lassen, ein erfolgreicher Künstler zu werden. Seitdem sind viele Jahre vergangen und ich habe inzwischen viele meiner Träume verwirklichen können. Dennoch spüre ich auch heute, wenn ich auf die Bühne gehe und viele tausend Menschen vor mir sitzen, den Stolz in mir, erreicht zu haben, was ich mir vorgenommen hatte. Ich habe bis zum heutigen Tage nicht vergessen, wie hart ich dafür kämpfen musste, und ich bin dankbar dafür, dass mir das Schicksal die Möglichkeit gegeben hat, zu beweisen, wozu ich fähig bin. Vor allem aber hat sich aus diesen Erfahrungen ein Bewusstsein entwickelt, das auch heute meine Haltung bestimmt, sich nicht abbringen zu lassen von seinen Zielen, so lange daran zu glauben, bis man sie erreicht hat, und vor allem sich nicht unterzuordnen und auszuliefern, egal wem und egal weshalb. Sicher spielen all diese Ereignisse auch bei der Auswahl meiner Themen heute noch eine Rolle. In jedem Fall beeinflusst dies alles meine Meinung darüber, ob es besser ist, Dinge zu verbieten oder sie zu erlauben. Die Lesereise mit Mein Kampf. Rückblick in das Tourtagebuch. Von 1996 bis 2001 habe ich in insgesamt 1428 Vorstellungen im In- und Ausland öffentlich Ausschnitte aus Adolf Hitlers Mein Kampf gelesen. Die Idee zu diesem Projekt kam mir, nachdem ein Zuschauer mir die Aufnahme einer Lesung aus Mein Kampf von Helmut Qualtinger vorgespielt hatte. Ich wollte zudem nach den rechtsradikalen Anschlägen in Solingen und Mölln ein Programm entwickeln, in dem ich mich in künstlerischer Art und Weise mit den Ursachen und Folgen des Rechtsradikalismus auseinandersetzte. Die Erlebnisse meiner Lesereise habe ich in einem Tourneetagebuch zusammengefasst, das unter dem Titel »Auf Lesereise mit Adolf« erschienen ist. Auszüge aus der Urfassung gebe ich im Folgenden wieder. Diese Texte zeigen aus erster Hand, was dieses Programm mit dem Publikum, aber auch mit mir als Künstler und Mensch gemacht hat. Zitat: Was mache ich eigentlich in der Vorstellung am Abend? Ich lese Ausschnitte aus beiden Bänden von Mein Kampf. Es beginnt mit dem ersten Band, eine Abrechnung, geht dann weiter mit den Abschnitten der Arie als Kulturbegründer, Wiener Lehr- und Leidensjahre, Judenfrage, Volk und Rasse und endet bei Hitlers Eintritt in die Deutsche Arbeiterpartei, dem Beginn seiner parteipolitischen Karriere und damit dem Anfang vom Ende. Zitat Ende. Mein Kampf erschien in zwei Teilen. Hitler stellt in dem Buch seinen Werdegang zum Politiker und seine Weltanschauung dar. Daneben ist Mein Kampf in der Hauptsache eine Kampf- und Propagandaschrift für den Neuaufbau der NSDAP als zentral gelenkte Partei unter Hitlers Führung und diente als Abrechnung mit den Verantwortlichen eines gescheiterten Putschversuchs, den Hitler im November 1923 als Vorsitzender der NSDAP angezettelt hatte. Der erste Band entstand in Hitlers Haftzeit 1924 und wurde erstmals am 18.07.1925, der zweite am 11.12.1926 veröffentlicht. Zitat: Ich versuche, einen Überblick über den Aufbau von Mein Kampf zu geben, soweit das möglich ist, und erzähle zwischen den einzelnen Kapiteln einleitend von meinen Erfahrungen auf den bisherigen Stationen meiner Reise. Ich lese mit typisch österreichischem Akzent, der sich im Verlaufe des Abends mehr und mehr verflüchtigt. Und das bewusst, denn auch Hitler hat seine Sprache in seiner 12-jährigen Schreckenszeit immer wieder überarbeitet. Sein künstlerisches Wesen scheint ihm in all den Jahren erhalten geblieben zu sein. Es gibt sogar einen Bildband, der Hitlers selbstdarstellerisches Talent eindrucksvoll belegt. Diese Fotos von Hitlers Leibfotografen Heinrich Hoffmann wurden lange Jahre von der Nazi-Propaganda verboten, weil man sie vielleicht für zu menschlich hielt. Heinrich Hoffmann, 1885 bis 1957, war ein überzeugter Nationalsozialist und Hitlers persönlicher Porträtist. Er fungierte als wichtigster fotografischer Propagandist der NSDAP und seine Fotos prägten das Bild Hitlers als Führer. Wenn man sich im Rahmen dieser Rollenstudien mit Hitler beschäftigt, fallen einem die komischsten Sachen auf. Hitlers Gesicht beispielsweise. Ein Gesicht, das beinahe weiche Züge hat, hilflos. Auf den ersten Blick wirkt er sogar wie ein netter Mensch. Es gibt Bilder, besonders aus den 1940er Jahren, auf denen er angesichts der durch das Attentat vom 20. Juli 1944 verstärkten Parkinson'schen Syndrome schon fast wie ein gebrochener alter Mann wirkt. Dann gibt es wieder Bilder, auf denen er unglaublich schmierig und unausgeschlafen aussieht. Wenn ich hier von meinen intimen Erlebnissen mit Adolf Hitler erzähle, so heißt das nicht, dass ich ihn deswegen beneide oder vielleicht sogar bewundere. Aber dass ich ihn verstehen muss, um aus seinem Mund zu sprechen oder aus seinem Kopf zu denken, ist eine Seite meines Berufes. Ich spiele viele Stücke und ich möchte mich nicht für die Taten meiner Rollen rechtfertigen müssen. Ob das nun ein Kindermörder oder ein Nazi ist, der Schauspieler schlüpft in diese Hülle und erweckt sie zum Leben. Natürlich bin ich mittlerweile auch dazu in der Lage, ganze Passagen aus Mein Kampf auswendig zu sprechen. Und es gelingt mir dabei vor allem eines. Diejenigen, die Hitler kannten, erkennen ihn wieder. Und diejenigen, die ihn nicht kannten, glauben nicht, dass er so übertrieben war. Zitat Ende. Neben zahlreichen Vorstellungen vor Schülern und Studenten habe ich auch immer wieder in Gedenkstätten und ehemaligen Konzentrationslagern gelesen. Über die Erfahrungen meiner ersten Lesung in der Gedenkstätte des KZ Oranienburg und die Begegnung mit ehemaligen Insassen schrieb ich, Zitat, 12.09.1996, Oranienburg und Sachsenhausen. Einige Wochen nach der Premiere erhalte ich eine Einladung aus Oranienburg. Jeder wird sich denken können, dass mir bei diesem Vorschlag zunächst der Atem wegblieb, in der Nähe eines ehemaligen KZs Mein Kampf zu lesen, die Leute zum Lachen zu bringen, wo sie allein durch den geschichtlichen Kontext an alles andere, nur nicht an so etwas denken mögen. Mit jeder Aufführung und jedem Tag, den ich auf Tournee bin, gerate ich zunehmend in Zusammenhänge, die ich mir vorher so nicht vorstellen konnte. Die anfängliche Naivität im Umgang mit Hitler, seiner Geschichte und insbesondere mit Mein Kampf droht plötzlich einer großen Versagensangst zu weichen. Wer würde beispielsweise in einer Vorstellung in Oranienburg alles im Publikum sitzen? Wissenschaftler? Historiker? Politiker? Ehemalige Häftlinge? Oranienburg liegt in der Nähe von Berlin. Von Hannover aus kommend fährt man auf der A2 in Richtung Berliner Ring, dann weiter in nördliche Richtung und verlässt dann den Ring, um über einige Kilometer Landstraße weiter nach Oranienburg zu gelangen. Für die Nazis war Oranienburg eine wichtige Stadt. Hier lag das Schaltzentrum des gesamten Organisations- und Vernichtungsapparats. Heute ist die Stadt aufgrund der Vernachlässigung durch die sozialistische Staatsführung ähnlich grau wie viele andere Städte in der ehemaligen DDR auch. Lediglich die Umgebung des etwa 1 Kilometer außerhalb der Innenstadt liegenden Lagers in Sachsenhausen wird im Eiltempo auf Vordermann gebracht, so dass wenigstens die Gedenkstättentouristen auf ihrer Durchreise eine erträgliche Zeit verbringen. Aber meine Angst vor der Begegnung mit scheinbar gefährlichen Zuschauern ist geringer als die Neugier auf das Gespräch mit den Zuschauern, die in unmittelbarer Nähe Sachsenhausens eine vielleicht neue Sicht auf die Dinge bringen können. In Mein Kampf steht jedes Wort in einem Kontext. Jeder Satz kann eine tiefere Bedeutung entwickeln, auch wenn die Sätze manchmal so schwachsinnig sind, dass man ihnen nicht zutrauen möchte, mit Sendungsbewusstsein verfasst worden zu sein. Unabhängig von der Bedeutung der Lesung an sich eröffnet sich mir eine weitere Dimension. In Sachsenhausen wird mir zum ersten Mal bewusst, was Mein Kampf als wirres Pamphlet in seiner Auswirkung auf die Massen anrichten konnte. In das Lager hinein geht man vorbei an Bäumen und mit Sand aufgeschütteten Wegen durch ein riesiges Tor. Man befindet sich dann auf einem mehrere Fußballfelder großen, unüberschaubaren Gelände. Am Tage unseres Besuches, den ich auf Einladung der Gedenkstätte abstatten durfte, scheint paradoxerweise, ich fühle mich eher wie ein lang andauernder Monsun, die Sonne. Die Vögel zwitschern, die Natur scheint sich über die wärmenden Strahlen des lebensspendenden Sterns zu freuen, während ich mir vorzustellen versuche, wie es hier vor mehr als 50 Jahren ausgesehen haben mag, welche Geräusche die KZ-Häftlinge an ähnlichen Tagen wahrgenommen haben, welche Gerüche und Gesichter es hier gab. Plötzlich habe ich das alles vor Augen, und gerade die Widersprüchlichkeit des Erlebens ermöglicht mir eine wirkliche Vorstellung des Gewesenen. Die Bilder sind nicht schwarz-weiß. Der Kommentar ist nicht zu hören. Nichts ist illustriert mit suggestiver Musik. Es findet keine redundante Ästhetisierung des Grauens statt. Das KZ wird plötzlich zur ungeschminkten Realität. Aber jeder Satz, den man sagt, jedes Wort, das man in diesem beeindruckt bedrückten Zustand von sich gibt, kann nicht beschreiben, was man wirklich fühlt. Jede Phrase wurde schon tausendmal gesagt und jedes Gefühl schon millionenmal erlebt. Gilt es aber nicht dennoch, seinen persönlichen Zugang zu dieser Katastrophe zu finden? Erreicht nicht das Erleben eine vollkommen neue Qualität, weil man am eigenen Körper erfahren kann, wie allein die Erkenntnis wirkt, dass Menschen andere systematisch vernichtet haben? Sachsenhausen wirklich zu erleben, war ein erschreckendes Erlebnis. Eine Erfahrung, die mir die Bedeutung der am Abend anstehenden Lesung noch einmal deutlich machte. Der Abend selbst verläuft ziemlich normal. Das heißt, die Leute sind aufmerksam. Sie lachen, sie schmunzeln, sie schütteln die Köpfe und schauen auf den Boden, sehen ihren Nachbarn an und hin und wieder herrscht eisiges Schweigen. Unter den Zuschauern erkenne ich diesmal mehr ältere Menschen. Ob es sich bei ihnen um ehemalige Häftlinge handelt? Nach der Vorstellung sprechen mich einige dieser Zuschauer an und erzählen mir tatsächlich, dass sie Sachsenhausen als Häftling erleben mussten. Einer zeigt mir seine Tätowierung. Die Meinungen sind durchweg positiv. Diese Menschen mochten die Lesung. Eine jüdische Zuschauerin, sie ist ungefähr 70 Jahre alt, sagt, es sei ihr lieber, wenn sie mit Deutschen in einem Raum sitzen und gemeinsam über Adolf Hitler lachen könne, als sich umgeben zu fühlen von einer schweigenden Masse, von der sie nicht wisse, ob sie aus Ehrfurcht oder Beschämung oder sogar Begeisterung schweige. Viele Menschen in Israel würden auch heute noch nicht dem staatlich verordneten Schuldbekenntnis der Deutschen trauen und seien daher sehr dankbar, dass man überhaupt Stellung beziehe. Das sei schließlich das größte Problem, dass auch heute noch so viele Menschen durch ihre Berührungsangst zeigen würden, wie sehr sie wegen ihrer historischen Vorbelastung in Bewegungslosigkeit erstarrt seien. Das ist der Beginn eines Lernprozesses, der mir mehr denn je bewusst macht, dass der entscheidende Maßstab bei der Rezeption meiner Lesung die Opfer und nicht die Täter sein müssen. Zitat Ende. Immer wieder kam es während der Lesereise auch zu Drohungen gegen mich. Ich stand deshalb während der längsten Zeit der Reise unter Polizeischutz. Am Ende der Lesereise. Zitat. Am 30. Januar 2001 habe ich zum ersten und hoffentlich auch letzten Mal in meinem Leben mit kugelsicherer Weste gelesen. Nachdem im ausverkauften Potsdamer Theater eine Morddrohung gegen mich und die insgesamt 700 anwesenden Zuschauer, die das Ansehen des größten deutschen Kanzlers in den Schmutz ziehen wollten, eingegangen war, musste man davon ausgehen, dass es ratsam wäre, mich zu schützen und zu diesem Zweck in eine kugelsichere Weste zu stecken. Abgesehen davon, dass es nahezu unmöglich ist, in einer derartigen Montur zu lesen, war es auch ein seltsames Gefühl zu wissen, dass meine Erlebnisse mittlerweile Formen annahmen, die man in den kühnsten Träumen nicht erahnen konnte. Ich überlebte diese Vorstellung. Seitdem aber hat sich vieles geändert. Die Republik hat ihr Faible für einen Aktionismus gegen rechts entdeckt. Es wurden Demonstrationen organisiert, es wurde gegen rechts gehustet, gestolpert und gesungen und es wurden Helden erkoren, Schlachten verloren, Feinde erkannt und Freunde verbannt. Es wurde mit dem Finger auf andere gezeigt, die angeblich schlechter machen, was man sich selbst nicht traut. Es wurden hastig Aufsätze geschrieben, statt genauer hinzuhören, Meinungen per se hinterfragt, statt selbst eine zu haben. Es wurde Ja und Amen gesagt, wenn man nicht gefragt wurde, und selten Nein gesagt, wenn es mehr bedeutet hätte, als eine trotzige Reaktion auf die eigene Unzulänglichkeit. Rechte Parteien sollten verboten werden, rechte Ideologen entschärft und Ideen entblößt sein. So glich die vorläufig letzte Vorstellung meiner Lesung am 26.11.2001 im restlos ausverkauften Dresdner Staatstheater auch mehr einer Begegnung unter Freunden, beinahe einem Kongress der aufständischen Anständigen, deren Fetisch vornehmlich ein Austausch wohlfeiler Argumente für die Erschaffung einer imaginären Welt voller Gutmenschen war, denn einer Fortführung meines Anspruches, nicht nur meine eigenen Zweifel zu erkennen, sondern auch die der anderen zu erforschen. Eigentlich konnte ich zufrieden sein. In Wirklichkeit war es höchste Zeit für ein neues Programm. Zitat Ende. Nach Abschluss der Lesereise ging meine Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus, der Anfälligkeit des Menschen für Diktaturen und der Existenz etablierter faschistischer Strukturen in unserer unmittelbaren Umgebung weiter, und ich versuchte in meinen neuen Programmen Aspekte meiner Erlebnisse einzubauen. Die Jahre nach Mein Kampf. Sportpalastrede 2001 bis 2003. Schon bald nach Abschluss der Lesereise mit Mein Kampf wurde mir klar, dass es eine Fortsetzung des Projekts nur mit einem anderen Text geben konnte. Der große Zuspruch der Zuschauer und die überwiegend positive Resonanz der Presse hatten zwar dafür gesorgt, dass ich anders als zu Beginn der Lesereise vor vollen Häusern spielen konnte, auf der anderen Seite aber waren den Zuschauern die Inhalte der Lesung so bekannt, dass die ganze Sache drohte, zu einem Spektakel zu werden, bei dem es weniger um eine ernsthafte Auseinandersetzung ging, als um einen Selbstversuch in Sachen, wie weit kann man als türkischer Schauspieler in Deutschland gehen. Es hat seine Zeit gebraucht, bis mir der Gedanke kam, den nächsten Text zwar wieder dem Repertoire der Nazis zu entnehmen, diesmal aber darauf zu achten, dass es sich um keinen verbotenen Text handelt. Zu oft war mir als Argument für den Erfolg der ersten Lesung nämlich vorgeworfen worden, ich würde Profit aus meiner Sonderrolle als Ausländer schlagen und nur deshalb die Möglichkeit haben, derart ungehemmt über diese heikle Thematik zu sprechen. Ein Deutscher, so wurde gemutmaßt, hätte sich mit einem ähnlichen Projekt dem Verdacht ausgesetzt, ein Nazi zu sein und sich damit in eine gesetzliche Grauzone begeben. Dies war natürlich auch der Versuch, die Verantwortung der inhaltlichen Beschäftigung mit den Formulierungen der Täter gegen eine machtlose Opferrolle einzutauschen, nach dem Motto »Der Ausländer darf, ich armer Deutscher nicht«. Dennoch wollte ich den Vorwurf ernst nehmen und begab mich auf die Suche nach einem neuen Text, der ähnlich brisant, legal erhältlich und trotzdem gänzlich unbekannt sein sollte. So war es kein weiter Weg zu meinem nächsten Projekt, der Lesung aus der Sportpalastrede von Propagandaminister Josef Goebbels vom 18. Februar 1943, deren bekanntestes Zitat »Wollt ihr den totalen Krieg« das einzige ist, was die meisten davon kennen. Auch bei diesem Text handelt es sich um ein Paradebeispiel nationalsozialistischer Demagogie, diesmal aus einer ganz anderen Periode der 12-jährigen Nazi-Herrschaft, aber dennoch ähnlich verräterisch und relevant wie Mein Kampf. Während Mein Kampf, fast 20 Jahre zuvor geschrieben, noch voller Holprigkeiten und strukturloser Aneinanderreihungen wahllos zusammengestellter Ausschnitte aus autobiografischen und pseudo-weltanschaulichen Episoden ist, handelt es sich bei der Sportpalastrede, die Goebbels anlässlich des katastrophalen Zusammenbruchs der 6. Armee vor Stalingrad im Russlandfeldzug hielt, um eine rhetorisch ausgefeilte Rede, bei der auf eindrucksvolle Weise anschaulich wird, wie geschickt die nationalsozialistische Führung selbst zu dieser späten Phase des bereits verlorenen Krieges versuchte, seinem Volk die Notwendigkeit des bedingungslosen Glaubens an die Führung durch absurde Durchhalteparolen zu vermitteln. Erstaunlich bei der neuerlichen Beschäftigung mit einem Zeitdokument der Nazis war, dass in diesem Fall trotz der Tatsache, dass dieser Text überall auf der Welt legal erhältlich ist, kein Interesse an seinen Inhalten bestand, sondern er lediglich einen mythischen Ruf hatte und unter einem Großteil der deutschen Bevölkerung auch heute noch als Meisterwerk der geschliffenen Redekunst zu gelten scheint. Ironie oder Homophobie? Propaganda hat auch immer etwas damit zu tun, dass derjenige, der seine Meldung an den Mann bringen will, weiß, dass sein Rezipient genau zu diesem Zeitpunkt auch diese Meldung hören will. Und so erreicht uns auch die Propaganda heutiger Tage immer noch dadurch, dass wir uns selbst nur selten darum bemühen, zu erfahren, was richtig und falsch ist. Wir sind so auf Empfang eingestellt, dass ein einfacher und bestätigender Sendeimpuls unserer diffusen Ahnung zur richtigen Zeit ausreicht, um in uns eine Illusion von Wahrheit zu erzeugen. Nicht umsonst bleibt es unerklärlich, warum auch heute noch unbestätigte Meldungen zur Wahrheit werden und manche schon längst aufgeklärte Presseente auch noch Jahre danach als erwiesener Fakt durch das Netz kursieren kann. Ob es die unbestimmte Angst vor Epidemien ist, Meldungen über einen bevorstehenden Klimawandel oder das Auf und Ab der Stimmungen an der Börse, selten macht man sich ein Bild von der Wirklichkeit, oft glaubt man an die Fiktion. Dabei werden Nachrichten in der Regel von Agenturen in die Welt gesetzt und ihre selektive Zusammensetzung richtet sich danach, wie gut sie sich verkaufen. Je nachdem, was man damit transportieren will und wie die Interessenlage ist, lässt sich so jede Nachricht zu jeder Zeit als relevant verbreiten. So wurde beispielsweise auch ich, Opfer einer solchen Aktion, als der von mir geschätzte Blogger und Medienkritiker Stefan Niggemeier in einer Kolumne nach meiner Teilnahme bei einer Fernsehsendung behauptete, ich sei erwiesen homophob. Anlass für diese Anschuldigung war ein Ausschnitt aus einer TV-Sendung, in der ich deutlich erkennbar in satirischer Form dem damaligen Außenminister Guido Westerwelle vorwarf, seine Politik sei nicht dilettantisch, sondern dilettuntig. Wie zu erwarten, sorgte das Ganze für einen verhältnismäßig großen Shitstorm, bei dem sich der Autor jedoch auch immer wieder für seine ungeprüfte These rechtfertigen musste. Denn nicht wenige Leser wiesen darauf hin, dass ich bereits seit Jahren als Kabarettist arbeitete und dafür bekannt sei, kontroverse Themen auf die Spitze zu treiben und in ironischer Form zu kolportieren. Niggemeier insistierte und berief sich dabei darauf, dass ich meine Darstellung nicht in einen eindeutig satirischen Kontext gestellt und demzufolge als Privatperson gesprochen hätte, während einige Diskutanten berechtigterweise anmerkten, dass man dann auch jede Kabarettvorstellung mit einem Warnhinweis versehen müsse. Die Diskussion wurde mittlerweile in ähnlichen anderen Foren weitergeführt und gewann so sehr an Eigendynamik, dass niemand mehr die Ursache für den plötzlichen Angriff des Kritikers hinterfragte. In derselben Sendung war ich nämlich mit einem Freund und Kollegen des Schreibers, dem Internetblogger Sascha Lobo, aneinander geraten, der offensichtlich unfähig dazu, meine Aussagen als Satire einzuordnen, sich heftig über sie erregte und dadurch zum Gespött des anwesenden Studiopublikums wurde. Es handelte sich also um nichts anderes als um die delegierte Rache eines gekränkten Selbstdarstellers. Im Grunde genommen eine Lappalie, die man leicht hätte aufklären können. Im Verlauf der daraus entstandenen Ketten von Kommentaren festigte sich der Vorwurf der Homophobie so sehr, dass ich auch Jahre danach noch in Interviews mit der Frage konfrontiert wurde, ob ich wirklich etwas gegen Homosexuelle habe und warum dies so sei. Obwohl ich zwischenzeitlich mehrfach dazu Stellung genommen hatte und selbst der ungeneigte Betrachter meiner Arbeit aus der Vielzahl des vorhandenen und öffentlich zugänglichen Materials hätte ersehen können, dass ich in einer Rolle gesprochen hatte und die Aussage nur ironisch hatte gemeint sein können. Zumal ich mich in der gleichen Sendung auch für einen Ausbau der Atomenergie und für eine generelle Kopftuchpflicht für Frauen ausgesprochen hatte. Seltsam, oder? Man hätte darüber diskutieren können, ob die von mir gespielte Rolle funktioniert hat und ob es förderlich gewesen wäre, die Ironie zu erklären. Stattdessen war die Behauptung Niggemeiers zur Wahrheit und ihre Verbreitung im Copy-and-Paste-Zeitalter zum selbstverständlichen Reflex geworden. Das Interesse der Leser, meine angebliche Schwulen- und Lesbenfeindlichkeit bestätigt zu sehen, war größer als die Geduld, sich mit den Umständen der Entstehung dieser Behauptung auseinanderzusetzen. Zu behaupten, dass ein Kabarettist homophob sein könnte, war sowohl ungewöhnlich als auch sensationsträchtig. Es schien in diesem Zusammenhang jedenfalls plausibel. Das Bild wurde zu einer Einheit und die Entlarvung einer latenten Ahnung zu einer obsessiven Angelegenheit, an deren Ende die kollektive Selbstbestätigung stand. Niggemeier ging in seiner Anklage sogar so weit, dass er mir eine Nähe zur NPD unterstellte, obwohl gerade das für jeden, der meinen Werdegang verfolgt, am abwegigsten erscheinen musste. Nachdem ich jahrelang unter Polizeischutz vor den Bedrohungen der Nazis unterwegs gewesen war, wurde ich nun von einem Linksintellektuellen als Nazi verleumdet. Damit hatte Niggemeier bewusst den Bock zum Gärtner gemacht und ein Paradebeispiel dafür geliefert, wie Propaganda funktioniert. Mich erinnerte das Ganze ein wenig an die Auseinandersetzung zwischen Jürgen W. Möllemann und Michel Friedmann, in der Möllemann Friedmann mehr oder weniger indirekt unterstellte, dass er selbst dafür verantwortlich sei, dass es Antisemitismus gebe und damit Ursache und Wirkung umkehrte. Zitat: Ich fürchte, dass kaum jemand den Antisemiten, die es in Deutschland gibt, leider, die wir bekämpfen müssen, mehr Zulauf verschafft hat als Herr Scharon und in Deutschland ein Herr Friedmann mit seiner intoleranten und gehässigen Art. Zitat Ende. Jürgen W. Möllemann, Heute Journal, 16.05.2002. Flüchtlinge. In der aktuellen Frage um den Massenexodus aus Afrika und die humanitären Katastrophen im Mittelmeer zeigt sich ebenfalls beispielhaft, wie wenig wir immer noch in der Lage sind, zwischen Wahrheit und Fiktion zu unterscheiden. Die Gründe für die massenhafte Auswanderung der Menschen bleiben den meisten verschlossen. Stattdessen werden die Auswirkungen immer spürbarer. Flüchtlinge werden in unmittelbarer Nähe zu unseren Wohngebieten einquartiert und leben in nächster Umgebung zu einem Wohlstand, den sie bisher vielleicht nur aus dem Internet kannten. Während wir uns darüber keine Gedanken machen, weshalb wir auf der einen Seite von den Ressourcen der Herkunftsländer der Flüchtlinge profitieren, ihre Arbeitskraft billig nutzen und wir aber auf der anderen Seite zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und Sozialschmarotzern unterscheiden, die es auf unseren Wohlstand abgesehen haben. Wir haben nicht unser Denken verändert, sondern nur eine weitere Facette der Ignoranz hinzugefügt. Jetzt unterscheiden wir zwischen schlechten und guten Ausländern. Die einen flüchten vor Krieg und Not und sind deshalb willkommen, die anderen wandern in unsere Sozialsysteme ein und müssen abgewiesen werden. Willkommenskultur? Das polemische Standardvokabular der Politik ist dabei oft ähnlich wie das der Nazis. Von Schmarotzern zu sprechen und dabei Bedürftige zu meinen, ist menschenverachtend und faschistisch. Es ist der Ausdruck einer herablassenden Haltung, einer sich für besser haltenden Kaste von Elitären. Diese parasitäre Haltung unserer Wohlstandsgesellschaft, gepaart mit einem immer stärker werdenden Bedürfnis nach Ablenkung, permanenter Verfügbarkeit und individueller Freiheit, ist die Grundlage für jedes totalitäre System. Jedes totalitäre System ist in seinen Grundzügen wiederum faschistisch veranlagt. Faschismus bedeutet in diesem Kontext das Ignorieren des anderen und die ideologische Überhebung des eigenen Ichs vor dem Gemeinwohl. Genau an dieser Empathiefähigkeit fehlt es uns und genau an dieser empfindlichen Stelle werden wir heute gepackt und in einen Strudel aus Angst um das persönliche Wohlergehen und der Sehnsucht danach verschont zu bleiben gezogen. Anfälligkeiten. Gleichzeitig bedient sich die Politik des erprobten Mittels der Gleichschaltung durch den Anreiz des Profits. Gerade das Internet demonstriert auf anschauliche Weise, wie sehr wir uns den Fängen der Datenkrake ausliefern, weil wir auf der Suche nach dem billigsten Flugticket, dem bestbewerteten Hotel und dem schönsten Paar Schuhe wichtige Informationen über uns und unser Verhalten preisgeben. Die dadurch entstehende Berechenbarkeit unserer Gedanken führt andererseits zu einer latenten Paranoia, in der wir uns ständig beobachtet und bewacht fühlen. Logischerweise reagieren wir auf diesen selbstverschuldeten Verfolgungswahn mit übertriebener Vorsicht. Wir verkleben die Kamera unseres Rechners, wir weigern uns, durch den Nacktscanner am Flughafen zu gehen und wir verwischen möglichst jede Spur, die wir im Internet hinterlassen haben. Obwohl wir mit jedem Beitritt zu sozialen Netzwerken sämtliche Rechte an Bild und Inhalt an die Betreiber der Portale abgetreten haben, bilden wir uns immer noch ein, durch den Klick auf die Löschtaste aufräumen zu können und gehen jedes Mal von Neuem in die Falle, wenn unser übertriebenes Mitteilungsbedürfnis uns dazu zwingt, unsere Urlaubsfotos im Netz zu veröffentlichen. Als wären es nur die Urlaubsbilder, die wir zu löschen bräuchten. Längst kennt die virtuelle Welt unsere sexuellen Vorlieben, unseren Kleidungsgeschmack, unser Lieblingsgericht, unsere Herkunft oder unsere Schulkameraden. Sie weiß, wann wir ins Museum oder ins Kino gehen, welches Buch wir gerade lesen, auf welchem Platz wir am liebsten im Zug sitzen oder mit wem wir gerne auf einer einsamen Insel wären. Diese Fremdbestimmung und Manipulation im Internet ist besonders gefährlich, denn sie findet im Verborgenen statt und ist doch öffentlich. So wie jedes totalitäre Regime auf die Einschüchterung des Einzelnen durch die Spaltung des Kollektivs setzt, so entsteht durch das Internet eine neue Form von Isolation des Individuums. Es bereichert uns einerseits mit Möglichkeiten, aber es macht uns auch anfällig für Irrtümer. Wir können uns zwar auf vorgegebenen Ebenen austauschen, aber wir haben keinen Nachweis darüber, ob das, was wir sehen, echt ist. In der gleichgeschalteten Dynamik des Shitstorms zum Beispiel entsteht so eine scheinbare Bewegung. Unsere Server und die Geschwindigkeit der uns zur Verfügung gestellten Datenverbindung entscheiden vor allem mit darüber, ob und wo wir mit unserer Meinung landen. Sind wir offline, so ist es uns unmöglich, uns im Kollektiv zu organisieren. Nutznießer unseres Verhaltens sind Kräfte, die wir nicht sehen. Ob es sich um Regierungen, die Börse oder Nachrichtendienste handelt, jeder Zusammenschluss des Einzelnen zu einer Gruppe bedeutet immer Gefahr für deren Bestehen. Deshalb ist es für sie wichtig, uns in ein Ungleichgewicht aus scheinbarer Teilnahme und Ahnungslosigkeit zu versetzen. Und so haben sich diese Kräfte, die uns regieren, ins Diffuse verlagert und keiner von uns weiß, wie er sich diesem Einfluss entziehen kann, ohne weltfremd zu werden oder sich vollständig ins Abseits zu stellen. Gleichzeitig hat sich die Geschwindigkeit der Einflüsse verändert. Durch die gewachsene Zahl an Informationskanälen erreichen uns die Nachrichten heute schneller als je zuvor. Durch die ständige Verbindung zum Netz sind wir permanent erreichbar und auch empfänglich für diese Nachrichten. Kollektive Prozesse, die wiederum gelenkt jeder Diktatur nützlich sein können, werden initiiert und lanciert. Der Ursprung dieser Idee von Manipulation durch den Anreiz des kollektiven Erlebens unter Vortäuschung der Einzigartigkeit des Empfängers liegt eindeutig in den Ideen des Propagandaministers Joseph Goebbels. Die Vision eines Volksempfängers, der sowohl für Unterhaltung sorgt und angibt, unterhaltsame Auswahl zu bieten, der aber auch zum entscheidenden Zeitpunkt zur zentralen Quelle der Verkündungen wird, ist die Vision einer totalitären Diktatur von der ständigen Überwachung ihres Volkes und der kontrollierten Einflussnahme auf die Gedanken des Einzelnen. Hitler Kebab, 2003 bis 2005. Nachdem ich in der Phase der Auseinandersetzung mit verschiedenen historischen nationalsozialistischen Texten immer mehr auch Parallelen zu Erlebnissen und Fragestellungen der Gegenwart erkannte, begann ich darüber nachzudenken, wie man diese beiden Komplexe noch enger zusammenbringen könnte und auch darüber, wie ich dabei mit dem neuerlichen Vorwurf umgehen könnte, meine Herkunft dafür zu benutzen, mich über Befindlichkeiten hinwegzusetzen. Es war naheliegend, etwas zu konzipieren, das sich zusammensetzt aus einer kritischen Selbstbetrachtung und dem zusätzlichen Material, das aus den vorhergegangenen Projekten entstanden war. Mit Hitler Kebab entstand dabei eines meiner erfolgreichsten Programme. Zum ersten Mal musste ich mich nicht mehr auf die Grundlage eines vorgegebenen Textes stützen, sondern ich referierte frei auf Basis der vorhandenen Erfahrungen und wob Textausschnitte aus unterschiedlichen Schriften und Reden, wie zum Beispiel von Hitler, George Bush und dem Scientologen Ron L. Hubbard in meine Anekdoten und Geschichten ein, so dass für den Zuschauer nicht mehr ersichtlich war, wann ich mich positionierte und wann ich aus einer Rolle heraussprach. Dieses zunächst heikel anmutende Szenario ergab in den häufigsten Fällen eine fundamentale Verunsicherung des Publikums. Es musste stets wachsam sein, um herauszufiltern, was ich wirklich ernst meinte und was ich nur sagte, um herauszufinden, wie die Zuschauer darauf reagieren würden. Zudem kam hinzu, dass das Genre, in dem ich agierte, nicht eindeutig zuzuordnen war. Bei Mein Kampf handelte es sich um eine kommentierte Lesung, die in der Sportpalastrede zu einer Parodie wurde. Hitler-Kebab nun war eine undefinierbare Mischung aus Comedy, politischem Vortrag und Kabarett mit Anteilen von Theater und Lesung. Das Publikum war konsterniert und zugleich angezogen von dieser neuen Herangehensweise. Denn durch die Auflösung der traditionellen Bühnenmuster entstand zugleich